Falter fliegt auf meine Hand und dann weiter fort. Ich wende mich und seh dich an, dein klares Augenpaar. Was ich erhofft, stellt sich nun ein Traum wird wahr. Der Wind lebt auf, berührt dein Haar und es weht im Sonnenschein. Ich sag kein Wort, nehme deine Hand und die Sorgen, sie werden so klein. Wo zwei Menschen sich